Ich verstehe oft nicht, warum das wichtig ist. Also, warum man diese Erklärungsmodelle braucht. Ganz einfach, weil da draußen steht Schwulen- und Lesbenhaus. Also das ist nicht ein Haus für jedermann und jeder Frau, sondern für Schwule und Lesben. Und jetzt will ich wissen, wer Ja. sind die? Das kann man nicht beantworten. Liebesbeziehungen, Erotik und Sex zwischen Menschen des gleichen Geschlechts hat es zu allen Zeiten und in allen Kulturen gegeben. Unterschiedlich war und ist die jeweils vorherrschende Moral, die solche Beziehungen ablehnte, duldete oder befürwortete. Nur einige Beispiele. In vielen Kulturen der amerikanischen Ureinwohner wurde es respektiert, wenn ein Mädchen von einer Vision geleitet beschloss, Männerkleider zu tragen, Männerarbeit zu tun und eine Frau zu heiraten. Oder wenn ein Junge sich dazu bestimmt fühlte, Frauenkleider zu tragen, Frauenarbeit zu tun und Männer zu lieben. In Südchina gab es vom 17. bis ins 20. Jahrhundert die Gesellschaften der goldenen Orchidee. Wenn eine Frau die Ehe, die von den Eltern arrangiert wurde, nicht akzeptieren wollte, legte sie im Tempel einen Eid ab, niemals einen Mann heiraten zu wollen. Solche Frauen schlossen sich zusammen, schworen einander zu unterstützen und lebten oft gemeinsam als Schwestern. Besonders in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als viele Frauen in der Seidenindustrie Arbeit fanden und eigenes Geld verdienten, schlossen sich viele zu solchen Gesellschaften zusammen. Einige von ihnen heirateten mit allen offiziellen Ritualen und lebten als Ehepaar zusammen. Diese Heirat wurde von den Familien meist auch akzeptiert. Diese Paare konnten auch verwaiste Mädchen adoptieren, sie aufziehen und als Erbinnen einsetzen. Im antiken Sparta gehörte es sich für einen Krieger, einen Jungen auszuwählen und wie eine Frau zu umwerben. Wenn dieser Junge den Mann erhörte, wurde er sein Schüler und Geliebter. In der allgemeinen Vorstellung dieser Zeit war die Ehe eine Vernunftehe und hatte nur den Zweck, Nachkommen zu erzeugen. Die Liebe des Mannes war seinem Geliebten vorbehalten. Der thebanische Feldherr Gorgidas stellte eine Eliteeinheit zusammen, die aus 150 männlichen Liebespaaren bestand, die Heilige Schar. Denn diese Liebenden würden noch besser einander anspornen und füreinander einstehen als Krieger, die nicht durch Liebe verbunden waren. Aus solchen Beispielen kann man den Schluss ziehen, dass die menschliche Sexualität und Erotik viele Gesichter hat und dass ihre natürliche Funktion nicht nur das Zeugen von Kindern ist, sondern dass sie auch eine soziale Funktion hat, dass sie Menschen aneinander bindet, sodass sie zusammenhalten und einander unterstützen. Es gab und gibt auf der anderen Seite Kulturen, die der Sexualität eben nur die Zeugungsfunktion zugestehen und sie daher auf die Beziehung zwischen Mann und Frau beschränken wollen. Doch gerade die Verbote und strengen, oft grausamen Strafen, die angedroht wurden und werden, beweisen, dass auch in solchen Kulturen immer wieder Frauen sich zu Frauen, Männer zu Männern hingezogen fühlen. Was es nicht gibt, braucht man nicht zu verbieten.